Donau, quell dein Aderlass, wo Trost und Leid zerfließen. Nichts Gutes liegt verborgen nass in deinen feuchten Wiesen. Feuchten Wiesen.